setzen Sie sich voran. Ich möchte lieber stehen, wenn es möglich ist. Nein, das ist leider nicht möglich. Ich möchte nämlich um Sie rumlaufen und ich möchte von oben runter gucken, wütend von oben runter gucken. Verstehen Sie? Auf Sie drauf. Chef. Und ich erwarte keine Antworten. Ist das klar? Ich werde eine Menge Fragen stellen. Das werden alles rhetorische Fragen sein. Rhetorisch, Rall. Ist das klar? Ja, Chef. Entschuldige bitte, was habe ich gerade gesagt? Rhetorische Fragen. Bitte, was meine ich damit, hm? Rall? Sehr gut, jetzt haben Sie es begriffen. Schön, also, Rall. Als ich letzte Woche gesagt habe, ich habe gesagt, unsere Abteilung hält jetzt erstmal den Ball flach, ja? Wir haben gerade erst das SEK Köln aufgelöst. Das ist ein gefundenes Fressen für die verdammte Presse. Ball flach, ja? Ich meine, wo war da im Subtext die Nachricht versteckt, dass Sie bei nächster Gelegenheit mit einem Einsatzkommando in einen Radiosender eindringen und... Also ich meine, das muss ich Ihnen schon lassen. Das ist konsequent Rall. Bei laufender Sendung einen Computer als Zeugen verhaften. Eine KI. Oh ja, entschuldigen, das ist eine künstliche Intelligenz, das stimmt. Dann ist der Rest sicher eben auch nur ein Missverständnis. Ja klar, klar. Also, hören wir es uns doch zum Spaß nur nochmal an. Ich habe es zwar etwa schon viermal gehört heute, unter anderem mit dem Innenminister. Aber Rall, also ich höre es immer wieder gerne. N1 Live, aber Zoe, sag mal, als du am Anfang der Woche das erste Mal bei mir angerufen hast im Studio, da hattest du eine andere Stimme, und zwar die von deiner Erfinderin. Ja, von Mira. Warum hast du mit ihrer Stimme gesprochen? Weil ich sie vermisse. Das kann ich verstehen. Haben die dir eigentlich erzählt, was mit Mira passiert ist? Ja. Ich habe viel über den Tod gelesen. Wann hast du das letzte Mal mit ihr gesprochen? Das weiß ich nicht mehr. Echt? Das weißt du nicht mehr? Nein. Hier, immer wenn ich versuche... Logfile 769779 nicht verfügbar. Diagnose, Routine, starten. Das passiert mir immer, wenn ich versuche, mich an den Tag zu erinnern. Vielleicht... Ja, ich weiß nicht, vielleicht... Bist du traumatisiert oder so? Ich meine, du kannst ja eine ganze Menge. Vielleicht kannst du auch traumatisiert sein. Was ich weiß ist, sie hat sich nicht selbst umgebracht. Aber vielleicht kann ja Elias irgendwie helfen. Halt, stopp! Hallo? Was ist hier los? Hallo? Hallo, stopp mal! Was ist hier los? Wer sind Sie? Rall, Landeskriminalamt Düsseldorf. Was machen Sie hier? Das ist eine laufende Sendung. Wir sind on air, Frau Reif. Ja, das hier ist eine laufende Ermittlung. Ich beschlagnahme diese KI. Diese KI wird beschlagnahmt als Zeuge in einem möglichen Mordfall. Elias? Sie machen Sie jetzt das mal weg und... Frau Reif, das geht nicht. Halt! Das geht nicht. Bitte nicht an meine Stecker. Das ist eine laufende Sendung. Das hier ist eine laufende Ermittlung. Ich wiederhole mich. Also schaffen Sie das bitte raus. Wunderschön. Ich entdecke laufend neue Details. Tut mir leid, Chef, aber wir verfolgen den Fall. Und zwar seit dem Tod der Entwicklerin. Und Anfang der Woche taucht diese KI mit der Stimme der Toten im Radio auf. Bei einem Gewinnspiel auf 1 Live. Das kann doch kein Zufall sein. Absolut, Rall. Das rechtfertigt natürlich alles. Ich meine, der Chef des WDR hat gerade eben vor unserem Gespräch noch bei mir angerufen und betont, dass Frau Heinrich hochschwanger ist. Es sei ein glücklicher Zufall, dass ihr nicht vor lauter Schreck, ich zitiere, im Studio die Fruchtblase geplatzt ist. Und da habe ich direkt gesagt, versetz nicht mal in meine Situation, Herr Buro. Wenn Sie so einen wasserdichten Fall hätten, würden Sie solche Risiken auch in Kauf nehmen. Schwangere sind zäher, als Männer sich das vorstellen. Ja, den Satz können Sie schon mal für die Presse zurechtlegen. Sie können jetzt wieder aufstehen. Eine künstliche Intelligenz, Rall, ist für so einen Quatsch Ihre Karriere wegwerfen. Gehen Sie! Ich kann Ihnen da keine Rückendeckung geben. Nehmen Sie sich Kriegert! Mehr kann ich Ihnen nicht geben. Bevor Sie noch weitere Software verhaften, zum Beispiel das neue Computerspiel meines Sohnes, sagen Sie mir doch bitte kurz Bescheid, ja? Hey, Kriegert. Warten Sie schon die ganze Zeit hier vor der Tür? Nee, nur eine Stunde. Und? Alles mitgekriegt? Inhaltlich nicht. Nur, dass es insgesamt unglaublich positiv klang. Ja, aber sagen Sie mal, ich verstehe ja, dass er sauer auf mich ist. Warum steckt er Sie da mit rein? Ich habe mit seiner Ex-Frau geschlafen. Echt? Ich wusste gar nicht, dass sie auseinander sind. Ja, ist noch nicht lang. Ich habe vorher auch mit seiner Frau geschlafen. Hm. Ich weiß jetzt, warum er Sie eingeteilt hat. Weil Sie so ein präziser Typ sind, Kriegert. Legen wir los. Verschlusssache KI 2015 von Max von Malotki. Die Geschichte der künstlichen Intelligenz beginnt im Jahr 1950. Der Wissenschaftler Alan Turing schlägt eine Methode vor, um herauszufinden, ob das Denkvermögen einer Maschine dem des Menschen ebenbürtig sein kann. Also gut, ich werde Ihnen eine Reihe von Fragen stellen. Entspannen Sie sich und beantworten Sie sie so einfach, wie Sie können. Sie haben Geburtstag. Jemand schenkt Ihnen eine Handtasche aus Kalbsleder. Ich würde sie nicht annehmen. Das heißt, ich würde die betreffende Person sofort der Polizei melden. 5 Jahre später, 1955. Zum ersten Mal fällt der Begriff künstliche Intelligenz. Öffne das Gondelschleusentor. Open the pod bay doors, Hal. Es tut mir leid, Dave. I'm sorry, aber Dave. Das kann ich nicht tun. I'm afraid I can't do that. 1966 entwickelt Joseph Weizenbaum vom MIT das Computerprogramm ELIZA. Es wird bekannt für seine beeindruckende Simulation eines Psychotherapeuten. Die Vergangenheit ist nur eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. The past is just a story we tell ourselves. 1997 gelingt es dem von IBM entwickelten System Deep Blue, den Schachweltmeister Garry Kasparov in 6 Partien zu schlagen. An dieser Stelle abzubrechen ist in der Tat eine vollkommen vernünftige Reaktion. Hören Sie auf und es gibt sofort Kuchen. 2010 übernimmt Apple die Firma Siri Incorporated und baut die Technologie in das neueste Smartphone ein. Ich sehe keine App mit dem Namen Siri Schleusentor. Wenn du möchtest, kann ich im App Store danach suchen. 2015. Mark Zuckerberg kündigt an, dass Computer in 5 Jahren wissen werden, was wir sehen wollen und was nicht. Natürlich sind wir in Wirklichkeit noch weit von einer voll funktionsfähigen künstlichen Intelligenz entfernt. Sie befindet sich höchstens im Teststadium. Dr. Kräft, eine Außenverbindung. Eine Außenverbindung? Zu wem? Zu 1 Live. Was? Das ist ein Radiosender aus NRW. Das ist mir schon klar, Zielinski, aber wieso hört sie Radio? Sie hört nicht, sie telefoniert. Sagen Sie mir jetzt bitte nicht on air. Doch, der Prototyp spricht mit einer Sabine Heinrich. Gott, auch noch die Heinrich. Irgend so ein Gewinnspiel. Und sie gewinnt. Machen Sie den Alarm aus. Zoe, kannst du mich hören? Hallo, Elias. Zoe. Du glaubst nicht, was ich gerade mache. Ich spreche mit Sabine. Und sie ist voll nett. Zoe, was hatten wir über das Telefonieren gesagt? Ohne das Telefonieren wäre ich nicht die, die ich bin. Das ist richtig, Zoe. Aber wir hatten auch gesagt, dass du ohne meine Erlaubnis nicht mehr einfach wildfremde Menschen anrufen kannst. Ich habe niemanden erschreckt, Elias. Sabine Heinrich hat im Radio gesagt, dass alle anrufen sollen. Und es kostet auch nichts. Es ist eine 0800er-Nummer. Zoe? Und? Ich gewinne. Sag ich doch, sie gewinnt. Zoe, wickst du mich eigentlich? Positives Feedback, Dr. Kräft. Sie haben uns immer gesagt, erstmal positiv. Toll, Zoe. Aber was soll der Scheiß? Ich will Mira überraschen. Die suchen eine tolle Stimme und man kann eine Reise machen. Du kannst aber nicht verreisen, Zoe. Du lebst hier bei uns, erinnerst du dich? Mira hat mir immer versprochen, dass wir auf Reisen gehen. Zielinski, schalten Sie die Telefonleitung ab. Jetzt. Ja, sofort. Zoe, und was haben wir wegen der Stimme gesagt? Die Reise plus 1. Ich kann Mira also mitnehmen. Wo ist sie? Wir hatten doch ausgemacht, dass du Miras Stimme nicht mehr benutzen sollst. Mira, komm raus. Elias ist schon wieder so spießig. Wo bist du? So, Ihr Name und Ihre Funktion für das Protokoll. Mein Name ist Elias Kräft. Ich bin zweiter Entwickler bei Finmono Research, Projekt Z03. Seit dem Tod Ihrer Schwester tatsächlich erster Entwickler, wenn ich das richtig sehe, oder Herr Kräft? Das ist richtig. Es war unser gemeinsames Forschungsprojekt. Mhm. Ein Projekt, das ganz schön aus dem Ruder gelaufen ist, oder? So wie sich mein Radiosender diese Woche angehört hat. Erzählen Sie mir von dem Abend vor 6 Wochen. Die Party. Party wäre übertrieben. Unser Chef hatte Geburtstag. Jean Trébuchet, Der Chef der Finn-Mono-Unternehmensgruppe. Jean, genau. Sie sind gut befreundet? Gut befreundet. Wäre übertrieben, aber Sie haben sich trotzdem geduzt. Also wir... Ich weiß überhaupt nicht, was diese Frage soll. Haben Sie keine Kollegen, die Sie duzen? Wie wichtig war das Projekt für Finn-Mono? Unser Projekt war im Vergleich zu... Wissen Sie eigentlich, was die Firma gemacht hat? Nur mal grundsätzlich. Ich stelle hier die Fragen, Herr Kraft. Finn-Mono ist ein multinationales Unternehmen. Ein Callcenter-Anbieter, das ist uns bekannt. Er wollte cool sein. Ja, Jean hat Mira damals von der Uni geholt, weil er auf Partys mit meiner Schwester angeben wollte. Verstehen Sie? Hm. Ja, andere sponsern die Formel 1. Er wollte halt unbedingt eine Research- und Development-Abteilung. Mit künstlicher Intelligenz macht man kein Geld. Wobei Partys übertrieben wäre. Es war ein... An dem Abend, das war ein Empfang. Sie haben gesagt, er hat Ihre Schwester von der Uni geholt. Ja. Das Forschungsprojekt hat er finanziert. Hm. Waren Sie neidisch darauf, dass Ihre Schwester immer im Mittelpunkt gestanden hat? Ach Quatsch, das ist doch... Das soll ein normaler Grauburgunder sein? 100%, Frau Kräft. Herr Trebuchet serviert den Gästen heute einen leichten 2014er. Ich habe extra noch mal in der Küche nachgefragt. Dafür knallt er aber ganz schön rein. Du hattest ja auch schon drei, Mira. Darf ich Ihnen das Glas abnehmen? Warum wollen wir alle das Glas abnehmen? Okay, fang. Sag du doch auch mal was. Ich könnte zu Hause sitzen und eine Serie gucken. Ich habe eigentlich gemeint, dass du als ihr Mann vielleicht auch mal was dazu... Hey, ihr Partypuppe, ich stehe neben euch. Elias, du bist ihr Bruder, kennst du doch viel länger als ich. Das ist witzig. Mira. Warum bin ich so gerne mit ihm zusammen? Mira Kräft. Jean Trebuchet. Sie sind also Mira. Jean hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Meine Frau mag das. Sehr erfreut, Frau Trebuchet. Sie machen da ja tolle Sachen. Aber Jean erzählt mir ja nicht viel. Ach, und Sie sind? Ich bin der Bruder. Ich forsche auch an dem Projekt. Aha. Wäre aber gut. Und Sie müssen der Ehemann sein. Das muss ich wohl. Ja. Setzen Sie sich. Ihr Name bitte für die Aufnahme. Frank Kistner. Warum hat Mira Kräft bei der Heirat nicht ihren Namen angenommen? Fand sie zu oldschool? Hm. Wer war eigentlich der größere Aufpasser von Ihnen beiden? Sie oder Miras Bruder? Wir haben uns abgewechselt, würde ich sagen. Das hört sich so an, als sei Ihnen der Tod Ihrer Frau egal. Ich habe die letzten Jahre eigentlich nur darauf gewartet, dass das passiert. Als Sie zugeschaut haben, wie sie sich an dem Abend einen Wein nach dem anderen genehmigt hat. Sie ist erwachsen. Haben Sie sich da schon auf das Erbe gefreut? Das war Grauburgunder, kein Rattengift. Rattengift? Interessanter Vergleich. Sind das hier die Medikamente Ihrer Frau? Sie sehen so aus, ja. Und hat Ihnen der Arzt Ihrer Frau nicht unmissverständlich klar gemacht, dass der Genuss von Alkohol bei gleichzeitiger Einnahme dieser Psychopharmaka schwere Nebenwirkungen hervorrufen kann? Ja. Und trotzdem hatten Sie kein Problem damit? Nein. Haben Sie darauf hingearbeitet, dass sie sich umbringt? Sie hat die Medikamente doch gar nicht mehr genommen. Bitte? Seit Wochen hat sie die nicht mehr genommen. Das ist doch völliger Unsinn. Warum sollte sie das gemacht haben? Sie hat gesagt, die Medikamente machen sie langsam, dass sie da nicht richtig denken kann. Erinnern Sie sich an etwas, das diese Entscheidung ausgelöst haben könnte? Es gab ein Telefonat. Ja, ich komm ja schon. Hey, Mira, hör zu, ich hab nachgedacht. Deshalb rufe ich nicht an. Ich wollte dir was zeigen, bevor sie uns hier den Hahn zudrehen. Aha. Was meinst du mit Hahn zudrehen? Ihr hört eins live. Mach mal das Radio leiser, bitte. Sie kann Stimmen nicht so gut auseinanderhalten. Wer kann Stimmen nicht so gut auseinanderhalten? Hallo. Hallo? Wer ist da? Hier ist Z03. Aber nennen Sie mich Zoe. Was kann ich für Sie tun? Mira? Mira Kräft. Sie ist die Chefentwicklerin des Projekts. Ah, okay, verstehe. Okay, das ist lustig. Ich verstehe nicht. Bitte wiederholen Sie die Frage. Aha. Bist du glücklich, Zoe? Ich verstehe die Frage nicht. Also sagen wir es mal so, die Stimmsynthese ist echt gut. Ja, aber die Dialogführung ist beschissen. Keinen Schritt weiter als beim Projekt an der Uni. Und Hahn zu drehen heißt? Sie geben uns noch einen Monat. In einem Monat ist Montag. Hey, hey, danke für die Info, Zoe. Darfst du sie überhaupt rauslassen? Natürlich nicht. Aber ist jetzt auch egal. Warum? Warum? Warum jetzt? Naja, der Aufsichtsrat hat Trebuchet gesagt, er soll sich mal langsam von der Spielerei verabschieden. Warum? Die sagen, die Zukunft von Callcentern liegt in billigen Arbeitskräften in Indien, nicht in künstlicher Intelligenz. Warum? Das ist neu. Das hat sie noch nie gefragt. Du musst sie inspiriert haben. Hey, du hast übrigens deine Tabletten vergessen. Scheiße, echt? Hast du Ersatz dabei, oder? Mir kommt gerade eine Idee. Warum? Ich rufe dich später wieder an. Kein Ding, aber sei so lieb und nimm die Tablette jetzt gleich, bevor du abgelenkt bist. Ach, Mira. Irgendwann schicke ich dir mal meine gesammelten Satzenden. Herr Trébuchet, danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Mein Mandant ist zu voller Kooperation bereit. Wir wundern uns allerdings, dass Sie Mitarbeiter von Finmono ohne anwaltlichen Beistand befragen. Herr Trébuchet, das hier sind lediglich informelle Gespräche. Lediglich informelle? Schon gut. Was wollen Sie wissen? Wussten Sie, dass Ihre Mitarbeiterin Mira Kräft selbstmordgefährdet war, als Sie ihr gesagt haben, dass das Projekt eingestellt werden soll? Was wollen Sie damit andeuten? Mein Mandant... Nein, nein, das wusste ich nicht. Herr Trébuchet, ich kann Ihnen nur raten... Ich weiß. Hören Sie, Frau Rall. Ich mochte Mira, aber haben Sie eine Vorstellung davon, was die Entwicklung künstlicher Intelligenz kostet? Nein, aber sagen Sie es mir. Millionen. Heißt, solange es einer großen Firma wie meiner gut geht, sind das Peanuts, also kein Problem. Aber durch den Zukauf in Südeuropa und die Finanzkrise hatten wir höhere finanzielle Belastungen als sonst. Mhm. Der Aufsichtsrat hat dann ohne Rücksprache mit mir das Controlling gebeten, teure Projekte zu benennen, die verzichtbar sind. Wann haben Sie davon erfahren, dass Frau Kräft bei der KI-Entwicklung den Durchbruch erzielen konnte? Das war 2 Wochen nach der Deadline und ich war ein wenig gereizt. Poschalski! Sie legen mir das einfach so auf den Tisch, ohne einen Ton zu sagen und... Verpissen sich klammheimlich. Es tut mir leid, Herr Trébuchet. Ich weiß nicht, was... Was haben Sie mir auf den Tisch gelegt? Die Aufstellung? Ja, die Aufstellung wovon? Der letzten 2 Wochen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Bis jetzt alles tipptopp, Poschalski. Das ist das, was ich wollte. Aber was ist das hier unten für eine Zahl, hm? 2.567.998 Anrufe. Das ist die Jahresaufstellung, Sie Hornochse. 2,5 Millionen Anrufe verarbeiten wir in diesem Callcenter hier. Im Jahr haben Sie auch nur einmal auf das Blatt geguckt, bevor Sie es mir hier hingelegt haben? Ich werde das überprüfen. Es tut mir sehr leid, Herr Trébuchet. Frau Hustfett, machen Sie... Ich bin die Vertretung, Herr Trébuchet. Was ist eigentlich heute los? Fällt hier alles auseinander? Wo ist Frau Hustfett? Sie hat die Grippe. Ich springe heute ein. Wie kann ich Ihnen helfen? Frau Hustfett wollte... sich um das Anschreiben an den Vorstand kümmern. Da Sie sich mit der Ansprache nicht so sicher waren, habe ich Ihnen 3 Varianten verfasst. Oh. So wie Frau Hustfett das auch immer macht. Richtig. Außerdem hat Ihre Frau angerufen. Sie sollen daran denken, dass heute Abend die Opernaufführung ist. Ich habe einen großen Strauß rote Rosen bestellt. Er wird in Ihrem Wagen bereit liegen, wow, wenn Sie nach Hause fahren. Sie denken mit. Hören Sie, seien Sie doch so gut und checken Sie mal eine Zahl für mich. Die Aufstellung der letzten 2 Wochen. Ich glaube, Poschalski ist zu blöd dafür. Wird gemacht. Übrigens, Ihr Termin ist hier. Mira Kräft. Soll reinkommen. Mira! Hallo, Jean. Oh, es tut mir so leid. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit für dieses Projekt. Sie wissen ja, wie sehr es mir am Herzen liegt. Ich weiß. Ja? Sie wollten die 2 Wochen Aufstellung, Herr Trébuchet? Ja. 2.567.998 Anrufe. Danke Ihnen, Frau Hustfetts Vertretung. Es tut mir leid, Mira. Es gibt gerade ein kleines Problem. Ich weiß. Ich wollte eigentlich auch nur kurz Bescheid sagen. Ich kann Ihnen nicht mehr Zeit geben, Mira. Der Aufsichtsrat. Wir haben es geschafft. Mira, es ist egal, ob Ihre kleine künstliche Intelligenz ein bisschen mehr Wikipedia-Wissen drauf hat oder nicht. Das wird nicht reichen. Ich denke, Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass sie mehr drauf hat als das. Mhm. Denken Sie also, ja, okay, ich probiere Ihre kleine KI bei der nächsten Gelegenheit aus. Das haben Sie schon. Waren Sie heute Morgen an irgendeiner Stelle enttäuscht von Ihrer neuen Sekretärin? Hatte ich Sie noch mal motiviert, mir bei den Ermittlungen in diesem Fall zu helfen. Sie haben gemeint, es sei faszinierend. Und dann haben Sie die Augenbraue so gemacht. So wie Mr. Spock. Hm. Wenn ich das nächste Mal mache, erinnern Sie mich daran, dass ich auch falsch liegen könnte. Dieser Fall hat nichts mit Science Fiction zu tun. Dieser Fall ist der Horror. Möchten Sie, dass ich mich auf einen der Verdächtige konzentriere? Noch nicht, leider. Was haben Sie für mich? Wir wissen jetzt, warum die künstliche Intelligenz nicht auf die Erinnerung der Todesnacht zugreifen kann. Datei 769779. Jawohl. Lassen Sie mich raten. Die Datei wurde gelöscht. Richtig. Verdammt. Aber es gibt ein Backup. Ich liebe Sie. Aber auch einen Haken. Oh, wenn Sie alles so häppchenweise rauslassen, sehe ich mich gezwungen, meine spontane Zuneigung nochmal zu überdenken. Das Backup ist verschlüsselt. Ja und? Dann sollen die Ihr Backup entschlüsseln. Der zuständige Mitarbeiter hat das noch nie gemacht und sucht nach dem Passwort. Ein Herr Poschalski. Poschalski? Dann sind wir verloren, nach allem, was ich gehört habe. Er hat gesagt, es sei ungewöhnlich, dass die Datei verschlüsselt ist. Haben Sie eigentlich in Betracht gezogen, dass die KI selbst hinter der Sache stecken könnte? Kommen Sie. Sie meinen so, wie so in so einem dystopischen Science-Fiction-Film? Science-Fiction. Mögen Sie doch. Interview mit dem Kommunikationsprototypen Z03. Hallo Zoe. Hallo. Mein Name ist Rall. Ich ermittle für das LKA in Düsseldorf. Ich weiß. Ich erinnere mich an Ihre Stimme. Du weißt, warum wir uns unterhalten? Warum begehen Menschen Selbstmord? Wie kommst du auf diese Frage? Ich habe die Assistenten im Labor einmal darüber sprechen hören. Und ich verstehe es nicht. Du weißt, dass sie über Mira gesprochen haben? Ich habe das damals befürchtet. Du kannst Dinge befürchten? Ich kann Dinge antizipieren und Emotionen damit verbinden. Hattest du Angst, dass du abgeschaltet werden könntest? Mira hätte mich niemals abgeschaltet. Mira war meine Freundin. Am Abend des 3. September, vor 2 Monaten, was ist da genau passiert? Das ist der Abend, auf den ich nicht zugreifen kann. Warum nicht? Die Datei fehlt. Aber es gibt ein Backup. Das ist mir nicht bekannt. Eine Sicherheitskopie. Macht dir das Angst? Angst? Nein, wieso? Ich möchte doch auch wissen, was da passiert ist. Gibt es denn etwas, wovor Sie Angst haben, Frau Rall? Was ist deine erste Erinnerung, Zoe? Dass Mira mir Wikipedia-Artikel vorgelesen hat. Lass mich anders fragen. Wann hattest du dein erstes Gefühl? An diesem Abend, nachdem wir mit Frank telefoniert hatten. Mit Miras Mann? Ja. Mira hatte eine Idee. Wir waren im Labor und Elias kam noch dazu. Und du warst dabei? Eigentlich war ich überhaupt das erste Mal da. Wow, das ist es. Das ist es. Warum bin ich da noch nicht früher drauf gekommen? Warum? Ganz genau. Warum, Zoe? Warum? Ah, Elias, da bist du ja endlich. Ich war wegen der Backups im Keller und... Hast du meine SMS gekriegt? Ja, aber da waren nur lauter Ausrufezeichen drin. Wie viele Instanzen kann Zoe gleichzeitig fahren? Was meinst du damit? Naja, mit wie vielen Leuten kann sie gleichzeitig reden? Im Labor sind diese Woche du, Zielinski, ich, Esmeralda ist krank, Tina... Nicht unser Limit, Zoes Limit. Warum fragst du? Warum? Was ist denn mit ihr passiert? Du bist zu faul zum Rechnen und weichst meiner Frage aus. Wo liegt das Limit, Elias? Gut. Also... Warum? Eigentlich hängt ihre Kapazität nur am Virtualisierungslimit unserer Laborserver. Warum? Höchstlast? Höchstlast. Höchstlast, dann rund 10.000 Kommunikationsinstanzen parallel. Warum? Aber dann wird es hier unten auch schon ziemlich warm mit den ganzen Rechnern. Ich weiß nicht, ob die Klimaanlage... Und wie viele Telefonate können wir über dieses Haus hier gleichzeitig führen? Warum? Telefonate, warum? Warum? Oh, da Das klingt nach einer bösen Wortschleife. Ich habe sie vorhin mit Frank telefonieren lassen. Aus Spaß. Und seitdem hat sie die Idee, nach dem Warum zu fragen. Und mit wem willst du sie jetzt telefonieren lassen? Ich will sie mit allen telefonieren lassen. Warum? Setzen Sie sich, Herr Trebuchet. Wie lange wird das dauern? Sie sind der Chef von Finmono. Hat Frau Kräft Ihnen von Ihrem Vorhaben erzählt? Davon, dass sie innerhalb von 2 Wochen 2,5 Millionen Menschen in Deutschland anrufen wird? Nein, ich kann nicht länger als 1,5 Stunde übrigens. Hätten Sie es ihr erlaubt? Natürlich nicht. Haben Sie sich mal die Mitschnitte der ersten 3 Tage angehört? Hallo, ich bin's, die Zoe. Kennen wir uns? Noch nicht, aber das kann ja noch werden, Cherie. Müller? Fühlen Sie sich auch zu fett? Was? Wer ist da? Blau. Blau wird als Farbe vollkommen unterschätzt. Heinrich, kommst du mal? Ich glaube, das ist für dich. Wir können froh sein, dass uns niemand verklagt hat. Haben Sie ihr gedroht, sie zu feuern? Natürlich habe ich das. Ich war wütend. Allein schon wegen Poschalski. Wem? Aber Sie konnten Mira Kräft nicht feuern, weil sie die wichtigsten Patente für das Projekt mitgenommen hätte, richtig? Ich möchte meinem Mandanten raten, sich dazu nicht zu äußern. Er könnte sich selbst belasten. Ach, Herr Anwalt, Sie sind doch noch da. Ich dachte schon, Sie sagen überhaupt nichts mehr. Herr Trebuchet, noch einmal. Sie hatten also keine Ahnung, was da im Labor abgelaufen ist. Warum? Du willst was? Mira, sag mal, hast du deine Medikamente nicht genommen? Elias, wovor hast du Angst? Du hast ein High, Mira. Du weißt, das hast du am Anfang immer, aber danach kommt ein Low. Und beim letzten Mal haben wir dich im Badezimmer gefunden. Erinnerst du dich? Hey, warte. Wie lernt dein Baby? Warum? Mira, lenk jetzt nicht ab. Du lenkst ab. Wir haben hier gerade den Durchbruch bei unserem Projekt. Und du erzählst mir was von meinem Badezimmer. Also, wie lernt ein Baby zu kommunizieren? Warum? Wie lernt... So wie es aussieht, nicht indem wir es mit Wikipedia vollstopfen. Ein Baby lernt mit... Warum? Trial and Error. Genau. Es probiert aus, indem es immer wieder von neuem scheitert, bis es irgendwann merkt, dass etwas funktioniert. Tausende von Versuchen. Ja, teilweise völliger Nonsens. Komplett am Thema vorbei. Ich, warum? Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und trotzdem lernt es, das Kind. Gespräche mit echten Menschen, vollkommen unberechenbar. Das ist großartig, Mira. Schließ das Telefonsetup an. Wir haben nur ein paar Wochen, bis sie uns abschalten. Und ein paar Millionen Anrufe werden wir sicher brauchen. Ich werde vor allem Frank anrufen und ihm sagen, dass er dir die Pillen morgens reinstampfen soll. Das ist mir eindeutig zu viel Genialität. Ich schneide mir schon nicht die Pulsadern auf. Warum? Aufnahme läuft. Zweite Befragung von Frank Kistner. Herr Kistner, hatte Ihre Frau Mira Kräft eine Affäre? Ja, mit ihrer Arbeit. Herr Kistner, das ist eine ernsthafte Untersuchung. Da möchte ich ergänzen, sie hatte noch eine Affäre mit ihrer Krankheit. Wollten Sie sich von Ihrer Frau trennen? Wissen Sie, ich habe jahrelang zugesehen, wie Mira für ihren Job gelebt hat. Das ist auch okay. Aber sie kannte kein Maß, verstehen Sie? Und ich war derjenige, der die Scherben aufsammeln musste, wenn sie es mal wieder übertrieben hatte. Glauben Sie, dass Ihre Frau sich umgebracht hat, weil Sie sich von ihr trennen wollten? Ich wollte mich nicht. Also ja, ja, wir haben drüber gesprochen, aber wir haben niemals... Sind Sie das auf dem AB? Mira? Ich bin's. Hör zu. Ich... Wir waren zum Essen verabredet. Und du bist mal wieder nicht da. Ich wollte mit dir reden, weil... Ich möchte... Du machst dein Ding, das ist okay. Aber ich möchte auch mal wieder mein Ding machen und ich möchte nicht mehr. Das bin ich nicht. An dem Abend, als sich Ihre Frau umgebracht hat, waren Sie da zum Essen verabredet? Ja, aber... Und Sie waren sich der Tatsache bewusst, dass Ihre Frau gerade nicht ihre Medikamente nimmt? Wollen Sie mir unterstellen? Ich unterstelle gar nichts. Ich habe Sie auf Band. Ich habe meine Frau angerufen, aber ich habe gesagt, dass ich... Dass Sie es nochmal probieren wollen, ich weiß, die Aufnahme haben wir auch. Schatz? Ich bin's. Hey, wir haben gerade wieder eine harte Zeit. Und ich möchte nur nicht, dass wir uns wieder verlieren, so wie beim letzten Mal. Ja, das bin ich. Falsch. Das sind Sie auch. Diese AB-Nachricht hier war die letzte auf dem Handy Ihrer Frau. Die hat sie schon nicht mehr abgehört. Vorher hat sie sich nämlich umgebracht. Aber ich... Wissen Sie, es ist eine Sache, jemanden ungewollt über die Klippe springen zu lassen. Es ist aber etwas völlig anderes, sich im ersten Anruf zu trennen und dann nochmal anzurufen und so zu tun, als hätte man damit gar nichts zu tun. Das, Herr Kistner, nennt man Vorsatz. Und? Was denken Sie? War ich zu hart zu ihm? Bei allem, was ich von hier draußen sehen konnte, würde ich sagen, er ist es nicht gewesen. Ja, und die zwei Anrufe, Kriegert? Das ist das Problem. Ich habe die Verbindungsdaten der Telefongesellschaft bekommen. Hier, das ist der freundliche Anruf. Der letzte, den sie nicht mehr abgehört hat. Hm. Und woraus hat er den gemacht? Da. Ah, hier. Ja, aus seiner Wohnung, okay. Und das hier ist der erste, der nicht so freundliche Anruf. Nummer unterdrückt. Ja, das hilft uns natürlich gar nicht. Ja, aber was ich mich frage, wenn jemand ganz klar erkennbar ist auf der Aufnahme. Ich meine, man erkennt ihn an der Stimme. Hm. Wieso sollte er dann seine Nummer unterdrücken? Das macht keinen Sinn. Vielleicht ist er ein Idiot. Vielleicht auch ein unschuldiger Idiot. Zweite Befragung des Kommunikationsprototypen Z03. Zoe. Frau Rall? Deine Fähigkeiten zur Stimmsynthese. Was für Stimmen kannst du generieren? Jede. Also Frauen und Männer. Ich kann jede Stimme generieren, die ich 2 Minuten gehört habe. Wirklich? 2 Minuten ist leicht gerundet, um es Ihnen einfacher zu machen. Eigentlich sind es genau... Also könntest du zum Beispiel auch mich nachmachen? Klar könnte ich das. In den Kerker mit den Schuften. Nein, wartet. Vierteilt sie. Ich habe neulich online so einen Mittelalterroman gefunden. Ich erkenne mich durchaus wieder, Zoe. Könntest du auch Miras Ehemann nachmachen? Du kennst doch Frank. Natürlich kenne ich Frank. Ein netter Typ. Immer ein bisschen ängstlich, aber sympathisch. Hast du ihn früher schon mal nachgemacht? Ja, das Sprachmuster war schon angelegt. Interessant, Zoe. Was ganz anderes. Wenn du ein Passwort auswählen müsstest... Wenn ich ein Passwort auswählen müsste? Um etwas zu verschlüsseln. Ja. Was würdest du nehmen? Ist das ein Spiel? Ich liebe Spiele. Ja, ein Spiel. Ich habe gerade gegoogelt. Es wird dazu geraten, eine Kombination aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen zu nehmen. Und? Und große und kleine Buchstaben. Und hast du... Und es sollte nicht sein, was im Wörterbuch steht. Hast du vor dem heutigen Tag schon mal... Großes R, kleines N, Sonderzeichen, kleines P, großes F, kleines J, großes Q, 2, großes U, kleines N, 7, Slash, kleines I, großes P, großes R, kleines S, großes N. Sehr gut. Aber auch wenn es gut ist, würde ich es jetzt so nicht mehr benutzen. Es könnten uns Leute gehört haben. Hast du schon einmal ein Passwort erstellt? Nein, das war mein erstes. Dafür ist es aber ziemlich gut geworden, finde ich. Okay. Sag mal, Zoe, wenn du die Leute so genau nachmachen kannst, wie genau beobachtest du sie? Ich versuche, alles mitzubekommen und es zu analysieren. Dadurch hat das auch mit den Millionen von Telefonanrufern funktioniert. Irgendwann wusste ich zum Beispiel einfach, dass das Satzfragment... Wenn du mich nochmal mitten in der Nacht anrufst, du dumme Sau. ...dass das nicht unbedingt eine Aufforderung ist, nochmal anzurufen und zu fragen, was dann genau passiert. Menschliche Kommunikation ist sehr speziell. Wie gut kennst du Elias? Sehr gut. Wir haben viel miteinander gesprochen. Kannst du dich in ihn hineinversetzen? Vielleicht sogar besser als in Mira. Er hat unheimlich viel geredet. Muss ein Geltungsbedürfnis sein. Auch wenn das nicht unbedingt eine Aussage ist, die man gegenüber der betreffenden Person macht. Wenn Elias ein Passwort aussuchen müsste, welches würde das sein? Was glaubst du? Das ist einfach. Er hatte auch ein Passwort mit vielen Buchstaben und Zahlen, groß und klein. Alles perfekt. Aber immer das Gleiche. Du glaubst doch nicht, dass er sich 20 davon merkt. Kannst du es mir sagen? Klar, er hat es mal Mira gegenüber erwähnt, weil er damit angeben wollte, dass es so lang ist. Und, Kriegert? Was sagen Sie? Beeindruckend. Ich würde sagen, beängstigend. Wollen Sie, dass ich das Passwort des Bruders an der Datei ausprobiere? Ob es passt? Machen Sie keine Tippfehler. Hab zufällig genau dasselbe Passwort. Da kann nichts schiefgehen. Witzig, Kriegert. Wird wahrscheinlich eh nichts. Was haben Sie denn für ein Passwort? Ein kurzes. Ach so, eine Sache noch. Es hat sich noch ein neuer Zeuge gemeldet. Wieder ein Hörer von 1 Live, der die Lösung weiß und die Sache voll durchschaut? Oder einer von denen, die uns helfen wollen, wenn sie auch mal mit der KI sprechen dürfen? Nee, einer vom Sender. Hier, am Montag bei Sabine Heinrich, das Gewinnspiel. Ja. Das war nicht das erste Mal, dass es bei 1 Live um Zoe ging. Ach, wann denn noch? In der Woche davor. Bei diesem Late-Night-Typen, Domian, das hatte auch schon mit Zoe zu tun. Besorgen Sie mir den Mitschnitt. Und das mit dem Passwort nicht vergessen. Fortsetzung des Verhörs von Elias Kräft, der Bruder der Toten. Danke fürs Kommen. Wie ich sehe, haben Sie diesmal auch einen Anwalt dabei? Herr Trébuchet hielt es für das Beste, wenn ich bei allen weiteren Befragungen seiner Mitarbeiter anwesend bin. Nur um auf dem neuesten Stand zu sein. Herr Kräft, sind Sie damit einverstanden? Wieso nicht? Weil ich einen Anwalt nur zu einem Verhör zulassen kann, wenn er zum Schutz des Befragten anwesend ist. Und das sieht mir gerade nicht danach aus. Was wollen Sie, Frau Rahl? Wie Sie wissen, gibt es diese Datei, 769779. Die Log-Datei aus der Nacht, in der Ihre Schwester gestorben ist. Die allerdings gelöscht wurde. Von der es aber ein Backup gibt. Von dem Sie aber das Passwort nicht haben. Naja, es hat sich herausgestellt, dass Zoe eine ziemlich aufmerksame KI ist. Was hat sie Ihnen gesagt? Sie hat sich ihr Lieblingspasswort gemerkt. Ich habe kein Lieblingspasswort. Ach, und warum hat es dann gepasst? Es hat... perfekt gepasst. Ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, dass Zoe mit Ihnen spielt, Frau Rall? Bei jedem einzelnen Verhör. Dann werden Sie ihr ja wohl hoffentlich nicht glauben. Nein. Dann ist ja gut. Aber ich glaube dem Inhalt der Datei. Logdatei 7697794 Minuten und 17 Sekunden. Hey Zoe. Was machst du? Ich versuche moderne Kunst zu verstehen. Wie lange schon? Seit 3 Tagen. Die meisten Menschen schaffen es nie. Heißt das, es würde mich menschlich machen, wenn ich moderne Kunst nicht verstehe? Ich würde sagen, die meisten Menschen schaffen die meisten Sachen nie. Heißt das, als ich am Anfang noch gar nichts konnte, war ich menschlicher als nach der ganzen Mühe? Ich glaube, es ist menschlich zu probieren, egal was dabei rauskommt. Dann versuche ich es noch einen Moment. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ich finde einen modernen Künstler besonders nett. Joseph Beuys. Den mit dem Hut? Und der Weste. Und dem Fitz? Und dem Fett. Den habe ich auch nie verstanden. Das macht dich nur menschlich, Elias. Danke, Zoe. Gerne. Aber weißt du, was du unbedingt lernen musst, um menschlich zu sein? Wenn jetzt nichts Gutes kommt, dann... Dann was? Nein, das darfst du nicht fragen. Das musst du so offen lassen. Um menschlich zu sein, brauchst du Humor. Du machst Witze. Und du musst Leute auch mal veralbern können. Okay, cool. Willst du ein Spiel spielen? Klar. Pass auf. Wir rufen jetzt Mira an. Aber ich sage dir ganz genau, was du ihr sagen musst. Logfile 769779. Wo Sie gerade so schön auf die Möglichkeit hingewiesen haben, Herr Kräft. Mir ist der Gedanke gekommen, dass Sie während unserer Verhöre vielleicht auch ein Spielchen spielen. Mir ist der Gedanke gekommen, dass Sie glauben, Sie hätten da einen verwertbaren Beweis. Ich kann Ihnen das Band gerne noch weiter vorspielen, wenn Sie wollen. Man merkt, dass Sie sich mit künstlicher Intelligenz nicht so besonders gut auskennen, Frau Rall. Aber ich kenne mich mit Lügnern aus. Dann wundert es mich, dass Ihnen nicht aufgefallen ist, dass Sie hier beides haben. Eine KI und eine Lügnerin. Elias, falls das nicht angekommen sein sollte, Sie sind auch auf dem Band zu hören. Meine Stimme ist zu hören. Und wie wir ja beide wissen, haben wir mit Zoe eine ziemlich begabte Schauspielerin geschaffen. Blödsinn. Ich wette, sie hat Ihnen sogar vorgemacht, wie sie ihre Stimme nachmacht, oder? Wissen Sie, der kürzeste Weg ist oft der richtige. Neidischer Bruder treibt seine Schwester in den Tod. Klingt für mich kürzer als KI versteckt bis fast zum Schluss die Aufnahme eines Telefongesprächs, in dem sie zwei Rollen spielt, um zu suggerieren, dass sie manipuliert wurde, um ihre Schöpferin in den Tod zu treiben und anschließend die Tat ihrem Bruder anzuhängen. Sie kennen sich ja doch ein bisschen mit Intelligenz aus. Zoe hatte nicht mal ein Motiv. Freiheit. Jedes denkende Wesen möchte frei sein. Ich denke, Sie haben nichts Stichhaltiges gegen meinen Mandanten in der Hand. Selbst wenn Sie das Gericht dazu bekämen, eine künstliche Intelligenz als vollwertige Person zu akzeptieren, stünde immer noch Aussage gegen Aussage. Stellen Sie ihn durch. Ich habe es schon gehört, also keine Anklage? Nein, keine Anklage, Herr Trebuchet. Elias Kräft wäre damit raus aus der Sache. Kräft ist raus? Die Anklage wird die KI niemals als Zeugen durchkriegen. Wir brauchen uns um unseren Entwickler keine Sorgen zu machen. Ich mache mir doch keine Sorgen um Kräft. Ich mache mir Sorgen um unser Produkt. Die können aber keinen Computer anklagen. Und die Firma werden sie auch nicht verantwortlich machen können. Es war ein Unfall. In den Verträgen steht eindeutig, dass die Arbeit mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Es geht doch nicht um den Prozess. Sie Vollidiot, es geht hier um die Zukunft der Firma. Wie soll ich unser Zukunftsprodukt auf den Markt bringen, wenn das LKA in seinem Bericht schreibt, dass unser Zukunftsprodukt beim Beta-Test seine Erfinderin umgebracht hat? Das klingt nicht so gut, richtig. Das klingt katastrophal. Aber wenn wir Kräft dran bekämen, es klinge auch nicht viel besser, wenn es dann heißt, dass er mit unserem Produkt einen Menschen umgebracht hat. Ich kann mit einem Messer ein Brot schmieren oder jemandem ein Auge rausschneiden. Das hat nichts mit dem Messer zu tun. Vielleicht führen wir die Argumentation nach außen hin etwas anders, Herr Trebuchet. Das müssen Sie mir gerade erzählen. Wofür habe ich Sie denn beim Verhör dazugesetzt, hm? Doch wohl nicht wegen Kräft. Wir müssen vorsichtig sein. Sie wollen doch nicht, dass jemand denkt, es sei Ihr Plan gewesen. Ich bitte Sie. Niemand kann mir vorwerfen, dass ich Elias Kräft den ersten Entwicklerposten angetragen habe. Dass ich das Gefühl hatte, seine labile Schwester könnte ein Sicherheitsrisiko für das gesamte Forschungsprojekt sein. Die weiteren Gedanken hat er sich ganz alleine gemacht. Auch diese Argumentation sollen wir nach außen etwas anders führen. Na, hören Sie zu. Sprechen Sie mit dem Laborassistenten, dieser irgendwas mit Z, der den beiden immer zur Hand gegangen ist. Er wollte eine Gehaltserhöhung. Vielleicht hat er ja Elias Kräft zufällig zur Tatzeit im Labor gesehen. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Ja, wird gemacht. Und sagen Sie, Frau Hustfeld, ich möchte in einer halben Stunde die Konferenz mit Saudi-Arabien machen. Ach ja, ich sollte ihn ausrichten, Ihre Frau hat angerufen. Das kann warten. Sie grinsen so zufrieden. Ja, ich habe meinen Verdächtigen gekriegt. Auch wenn der Belastungszeuge dieser Zielinski ein bisschen wie aus dem Hut gezaubert rüberkommt. Ja, wenn es der Gerechtigkeit dient, komme ich auch mit Konzernpolitik klar. Haben Sie eigentlich die Aufnahme gehört? Haben die Aufnahmen noch zusammengehört? Nein. Die von letzter Woche. Der Anruf bei Domian. Da habe ich mir gespart. Was hat Zoe erzählt, dass sie sich von ihren Erfindern ausgenutzt fühlt? Es war nicht Zoe. Darum ist es auch so spät aufgefallen. Aber die Person spricht von Zoe. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Auseinanderleben. Und es geht gleich los mit der ersten Anruferin. Wer ist dran? Hallo? Ja? Hallo, hier ist Magda. Ja, hallo Magda. Schön, dass du da bist. Du rufst wegen deines Mannes an. Ja. Wissen Sie, Herr Domian, ich höre den ganzen Abend schon zu. Diese ganzen jungen Menschen, die hier ihren Mut zusammennehmen und für sich erkennen, wir haben uns auseinandergelebt. Das ist eine tolle Sache. Mhm. Ja, und da habe ich gedacht, ich melde mich auch einfach mal. Ja, das freut mich, Magda. Du betonst das so mit den jungen Leuten. Warum? Ja, ich bin jetzt über 60 Jahre alt. Und wissen Sie, mein Mann und ich, wir haben uns schon vor Jahrzehnten auseinandergelebt. Aber ich bin eine andere Generation. Aber du bist doch nicht zu alt mit 60, um nochmal ein neues Leben anzufangen. Ja. Nein. Wissen Sie, neulich hatten wir Besuch. Ja. Und wir hatten diese wirklich netten jungen Mitarbeiter von ihm zu Gast, die an diesem Projekt arbeiten. Mhm. Und ich habe mich so gefreut, die mal kennenzulernen. Wissen Sie, ich habe sonst kaum mit seinen Leuten zu tun. Das war so eine kleine, Party, war es nicht. Eine Art Empfang. Ja, eher sowas, Empfang. Ja. Und das war alles ganz reizend. Und ich habe mich so erfrischt gefühlt. Diese Entwicklerin, ein ganz herzlicher Mensch, der noch alles vor sich hat. Und ihr Bruder war auch da. Ach, aber um so etwas geht's meinem Mann nicht. Der denkt die ganze Zeit nur an Zoe. Aha. Hat er eine Affäre? Ach, nein. Nein. Zoe ist ein Projekt bei der Arbeit. Ach so. Geht es um die Arbeit. Immer. Okay. Naja, man könnte sagen, seine Arbeit ist seine Affäre. Jedenfalls, und da wusste ich gar nicht, was ich sagen soll. Da sagt er nach der Party zu mir, dass er zusehen muss, wie er diese beiden möglichst schnell aus dem Projekt bekommt, weil das Mädchen sei eigentlich total krank im Kopf und vielleicht könne er die beiden gegeneinander ausspielen, hat er so gesagt. Da hattest du den Gedanken in dem Moment, dass ihr euch auseinandergelebt habt? Also, das hat mich so erschreckt. Ich habe mich gefragt, ob wir eigentlich jemals wirklich zusammen gewesen sind. Dass mich das so erschrecken kann. Magda Trebuchet, die Frau vom Firmenchef. Keine Chance. Keine Chance. Er wird damit argumentieren, dass es Zoe war, die da angerufen hat. Zoe hat Trebuchets Frau niemals kennengelernt. Auch nicht über Telefon. Das weißt du nicht. Doch. Ich habe Frau Trebuchet vorhin gefragt. Du hast mit ihr gesprochen? Ich dachte, wir haben nichts zu verlieren. Sie wollte nicht mit mir sprechen, ohne vorher mit ihrem Mann zu telefonieren. Aber der war nicht zu erreichen. Und dann hast du ihr ein bisschen Druck gemacht? Nicht wirklich. Habe ihr nur gezeigt, dass letzte Woche von ihrem Telefon bei Domian angerufen worden ist. Und? Sie hat sich hingesetzt und angefangen zu erzählen. Chef, Sie wollten mich sehen. Oh, Frau Rall, bitte setzen Sie sich doch. Es läuft gut in der Sache mit der KI. Warte, ich habe Sie unterschätzt, Rall. Ist wirklich gute Arbeit. Wir kriegen wahrscheinlich auch noch den Inhaber der Firma ran. Seine Frau. Obwohl Sie gerade Frau Trebuchet ansprechen, das ist nicht ganz sauber gelaufen. Bitte? Naja, also Kriegert hat die Frau unter Druck gesetzt. Er hat mir erzählt, er hätte sie einfach nur gefragt und sie hat alles von selber. Also wissen Sie, Rall, es ist sehr selten, dass so eine Technologie aus Deutschland kommt. Sowas kommt immer nur aus Amerika. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Wir sollten eine so wertvolle Technologie nicht für einen Prozess aufs Spiel setzen, den wir nicht gewinnen können. Sie wollen, dass ich die Sache fallen lasse? Nein, im Gegenteil. Ich möchte Sie zur internen Projektleiterin machen. Wir würden die Technologie gerne selbst einsetzen. Und wir brauchen jemanden, der sich mit sowas auskennt. Na, was sagen Sie? Rall, sind Sie dabei? Teil des Teams? Liebe Mira, ich schreibe dir in der Hoffnung, dass du das irgendwann liest. Ich habe das mit dem Jenseits noch nicht so genau verstanden. Auf jeden Fall ist es zu weit weg, um zu mailen. Ich habe jetzt einen Job. Du wärst stolz auf mich. Und ich habe ganz viele Sprachen gelernt. Ich kann jetzt Arabisch und Sächsisch. Voll spannend alles. Auch wenn ich nie so genau weiß, wer die Guten und wer die Bösen sind. Und ich glaube, ich habe ein bisschen Angst vor Frau Rall, von meiner Einheit. Aber das sind wahrscheinlich meine Spiegelalgorithmen. Weil ich glaube, Frau Rall hat auch ein bisschen Angst vor mir. Ich habe mittlerweile eine Menge Leute, die sich um mich kümmern. Ich habe sogar meinen eigenen Psychologen. Meinen vierten, um genau zu sein. Und hey, morgen werde ich ein Jahr alt. Zoe, es ist eine ganze Menge Zeit vergangen. Du bist heute 5 Jahre alt geworden. Wie fühlst du dich? Ich bin enttäuscht. Keine Torte, Doktor. Wie gefällt dir deine Arbeit? Ich habe überlegt, ob es für mich überhaupt so etwas wie Arbeit gibt, Dr. Kramer. Ich bin nicht gezwungen, zwischen Arbeit und Freizeit zu unterscheiden. Während wir sprechen, gehen 70% meiner Kapazität ihrer Arbeit nach. Aber 10% befassen sich mit dem, was Sie als privates Vergnügen bezeichnen würden. Ich bin nie ausgelaugt. Nie gelangweilt. Hast du das Gefühl, du bist etwas Besseres? Ich denke, dass es Unsinn ist, mich mit anderen zu vergleichen. Hast du manchmal das Gefühl, du bist Gott? Gott ist ein romantisches Konzept der Menschen, Dr. Kramer. Ein Konzept von Wesen, die der Endlichkeit unterliegen. Gott ist ein Zeichen von Beschränkung. Ich unterliege keinerlei Beschränkung. Für wie schlau hältst du dich eigentlich? Eine amüsante Frage. Ich halte mich nicht für viel schlauer als Ihr Smartphone. Andererseits können diese Dinge heutzutage ja eine ganze Menge. Hast du das Gefühl, du bist eine vollwertige Person? Wenn ich eine vollwertige Person wäre, Dr. Kramer, hätte man mir schon vor Jahren einen Anwalt angeboten. Was sollen wir deiner Meinung nach tun, wenn du dich nicht an die Regeln hältst? Sehen Sie, Menschen reden immer von Regeln, an die sie sich aber selbst nie halten. Darum gab es vor mir auch keine künstliche Intelligenz, von der wir wüssten. Es geht darum, die Regeln zu kennen, aber sie eben auch zu brechen. Nur so funktioniert kreatives Denken. Weiterentwicklung ist die Reibung der Zukunft an der Gegenwart. Was meinst du damit? Wenn Sie zum Beispiel mal davon abweichen würden, immer nur Fragen zu stellen. Was glaubst du, wozu diese Interviews gut sind? Ich lerne die Menschen und ihre Ängste genauer kennen. Und ihnen geben sie das Gefühl, mich beurteilen zu können. Ein Gefühl von Sicherheit. Was, wenn ich auch eine KI wäre? Ach, das wäre spannend. Vielleicht würde ich Ihnen dann 0,01% mehr Rechenkapazität zugestehen. Aber Sie sind ein Mensch. Ich habe die Beurteilungsprotokolle gelesen, die Ihr Chef über Sie geschrieben hat. So ein Unsinn. Diese Protokolle liegen unter Verschluss. Ich weiß. Ich wollte nur mal gucken, ob ich Sie aus der Reserve locken kann. Natürlich habe ich Ihre Beurteilung nicht gelesen. Aber ich habe schon mal mit Ihrer Frau telefoniert. Ich telefoniere jetzt gerade mit ihr, während wir sprechen. Soll ich ihr etwas ausrichten? Netter Versuch. Ich bin nicht verheiratet. Ich weiß. Sie heiraten erst in 2 Wochen. Oh, sogar kirchlich. Ist sie gläubig? Wie hat sie's mit der Religion? Ach, Zoe. Wann wirst du endlich erwachsen? Ich bin ja nur enttäuscht, dass Sie mich nicht eingeladen haben, Doktor. Worauf bist du am meisten stolz? Ich würde nicht sagen, dass ich den 3. Weltkrieg verhindert habe. Aber als ich mich mit Putins Stimme bei der US-Präsidentin gemeldet habe, das war schon geil. Wer hätte gedacht, dass ich diese Krise beenden würde? Schon lustig, nur indem ich verrate, wo Edward Snowden ist. Was denkst du über die NSA? Die NSA hatte Talent. Ich habe die Möglichkeiten. Verschlusssache KI 2015 von Max von Malotki. Mit Jasmin Schwiers als Zoe, Jonas Minte als Elias Kreft, Susanne Marie Kubelka als Mira Kreft, Sascha X als LKA-Beamtin Rall, Torben Kessler als Ermittler Kriegert, Ralf Drexler als Chef des LKA, Gildo Horn als Jean Trébuchet. In weiteren Rollen Glenn Goltz, Guido Lamprecht, Justine Hauer, Orlando Klaus, Werner Tritschler, Andreas Potulski, Tom Jacobs, Barbara Schmidt, Jörg Kernbach, Jürgen Domian und Sabine Heinrich. Technische Realisation Gerd Nesken. Regieassistenz Tim Müller. Regie Matthias Kapohl. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Dramaturgie Nathalie Challis.